So, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Und herzlich willkommen in unserer neuen Unterrichtsreihe. Alhamdulillah, wir starten jetzt mit einer sehr schönen Unterrichtsreihe. Wallahu alim, wie viele Unterrichte das gibt. Was sind kleinere Eigenschaften? Es geht über die Eigenschaften der Salaf oder von den Eigenschaften der Salaf. Und Alhamdulillah, es gibt auch ein schönes Buch darüber. Das heißt von den Eigenschaften der Salaf. Und Salaf, ja, es hat nichts mit Salafismus zu tun. Es ist einfach nur ein Begriff der vorausgegangenen rechtschaffenen Vorfahren, bi'idhnillahi ta'ala. Und wir wollen sehen, was für schöne Eigenschaften die Sahaba, die Tabi'in, die großen Gelehrten hatten. Wie haben sie gelebt? Was hat sie ausgemacht? Warum waren sie so außergewöhnlich? Warum waren sie Superhelden? Warum waren sie diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat? Ibn Mas'ud sagt, Allah hat auf die Herzen der Menschen geschaut. Und er hat das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam als das reinste und sauberste und schönste und aufrichtigste Herz gefunden. Deswegen erwählte er ihn für seine Botschaft, damit er die letzte Botschaft, die vollkommene Botschaft, am Ende der Zeit überbringt. Dann sagt Ibn Mas'ud weiter, er sagt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala weitergeschaut auf die weiteren Menschen und fand die Herzen der Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die reinsten nach ihm, die saubersten nach ihm, die aufrichtigsten nach ihm, so erwählte er sie zu seinen Gefährten und machte sie zu seinen Sahaba, subhanallah. Und diese Leute und deren Nachkommen, und die bis heute Salaf al-Salih genannt werden, das bedeutet die frommen Rechtschaffen, dazu gehören Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, Hassan al-Basri, selbst jetzt vergangen ist Sheikh Albani, Sheikh Uthaymin, die sind auch jetzt vergangen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie von uns genommen. Es sind alles rechtschaffene Menschen. Was hat ihre Eigenschaft ausgemacht? Wie waren sie? Subhanallah, schaut mal Sheikh bin Baz. Schaut mal, Sheikh bin Baz, ich gebe euch eine Eigenschaft, bevor wir anfangen. Sheikh bin Baz, Rahimullah, er war eigentlich sehr streng und sehr hart, doch mit den Muslimen sehr weich und sehr barmherzig. Und zu seiner Zeit war einer, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es ist bekannt, war einer, der hat viel Fitna gemacht, war eigentlich auch ein Alim, und er hat viel Fitna gemacht, aber und mit seinen Aussagen. Und viele haben ihn kritisiert, öffentlich und auf der Straße und so weiter, haben diese Aussagen sehr stark kritisiert. Doch Sheikh bin Baz, der ist zu ihm nach Hause gegangen und hat mit ihm geredet. Hat gesagt, ja, ach, hier, schau, so und so und so. Und hat mit ihm schön geredet. Und als er dann rausgegangen ist, haben diese Leute den Mann gefragt, was hat Sheikh bin Baz gesagt? Was hat er gesagt? Ja? Und der Mann hat gesagt, Wallahi, ich hab eine Stimme von Paradies gehört. Subhanallah. Er sagt, Wallahi, ich habe eine Stimme vom Paradies gehört. Er sagt, noch niemand hat so schön mit mir geredet, hat mir das so schön erklärt. Subhanallah, der Mann war selber Alim. Aber diese Eigenschaften, Subhanal-Malik, diese Eigenschaften machen unsere Gelehrten aus. Und wir wollen lernen, was sind das für Eigenschaften. Und inshallah ta'ala werden wir noch in Zukunft viele Eigenschaften lernen. Besonders später in Adab al-Mufrad oder Adab Talib al-Ilm. Eigenschaften der Menschen, Eigenschaften von Talib al-Ilm und so weiter. Es gibt sehr viele schöne Sachen und sehr viele schöne Beispiele. Subhanallah. Und man kann auch sehen dann und lernen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann ich sehen. Und natürlich allgemein, es gibt allgemeine Regeln, die jeder Mensch kennt, was geht und was nicht geht. Aber, liebe Geschwister, es ist auch teilweise auch unterschiedlich von Volk zu Volk. Ja, wie was ist eine gute Eigenschaft? Es kann sein, eine gute Eigenschaft von in Deutschland, die ist in Malaysia eine schlechte Eigenschaft. Und eine gute Eigenschaft in Malaysia ist eine schlechte Eigenschaft in Deutschland. Oder in anderen Ländern. Es gibt viele Beispiele. Subhanallah, ich selbst habe das erlebt. In Malaysia ist es tatsächlich so, wenn du nach dem Essen nicht rübst, dann ist das unverschämt von dir, weil du nicht zeigst, dass dir das Essen geschmeckt hat. Und subhanallah, wir waren einmal in Ägypten und haben mit einigen Malaysianern zusammen gegessen. Und die haben alle angefangen zu rübsen, subhanallah. Und wir haben gesagt, was macht ihr da? Das könnt ihr doch nicht machen. Und die sagen, Wallah, bei uns ist so. Die haben gesagt, bei uns ist so. Wenn ihr nicht macht, dann seid ihr diejenigen, die beleidigt. Und da sieht man, man muss offen sein. Man muss offen sein, man muss seinen Gedanken frei halten. Nicht das, was man selber kennt oder wo man selber umgeben ist, dass man sich selbst einengt. Man muss seinen Kopf frei machen und sagen, vielleicht ist es ja bei ihm anders. Vielleicht denkt sie ja anders. Vielleicht hat er oder sie das anders verstanden. Aber inshallah werden wir jetzt einige Eigenschaften von unseren Salaf as-Salih kennenlernen. Und eines natürlich der wichtigsten Eigenschaften von der Salaf und was von uns sein sollte, ist die Aufrichtigkeit. Das Übermaß an Aufrichtigkeit in dem Wissen und besonders in den Taten. In dem Wissen und besonders in den Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, Allah gehört die aufrichtige Religion oder die aufrechte Religion. Was bedeutet das? Dass du aufrichtig bist in deiner Religion. Dass du nicht heuchlerisch bist. Dass du die Wahrheit sagst. Dass du diese Religion mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nimmst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah nimmt keine Tat an, außer wenn sie ihm gegenüber aufrichtig gewidmet ist und mit ihr sein Angesicht angestrebt wird. Allah nimmt keine Tat an, außer wenn sie ihm aufrichtig gewidmet ist und mit ihr sein Gesicht angestrebt wird. Und der Hadith ist bei An-Nasa'i und Gelehrte sagen, der Hadith ist sahih. Subhanallah. Und es gibt noch andere ähnliche Sachen, wie überliefert, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinen Herrn niemanden beigesellen. Das ist Surat al-Kahf. Surat al-Kahf. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir werden uns den Werken, den sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehten Staub machen. Für wen ist das? Für diejenigen, die nicht aufrichtig gewesen sind. Deswegen ist Aufrichtigkeit eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserer Religion. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, dass du aufrichtig bist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Keine zwei Gesichter hast. Nicht, du bist nach draußen hin in der Moschee aufrichtig schön und zu Hause machst du die schlimmsten Sünden, schlägst deine Frau, schlägst deinen Mann, schlägst deine Kinder, Allahu alam. Nein, nein, Aufrichtigkeit, dass du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich überall sieht. Und Ibrahim al-Taymi rahimullah pflegte zu sagen, der, der sich aufrichtig hingegeben hat, ist der, der seine guten Taten verbirgt, so wie er seine schlechten Taten verbirgt. Subhanallah. Subhanallah. Und so muss das sein, liebe Geschwister. Wallahi, so muss das sein. Nur derjenige, der es aufrichtig meint, der versucht, seine guten Taten zu verbergen, zu verstecken, denn er hat Angst, dass wenn jemand das sieht, dass er diese Tat, die er tut, verbessert und dann in Ar-Riya, in Augendienerei fällt und diese Tat ihn sogar schadet. Subhanallah. Al-Sha'bi, rahimallah, sagt, es ist vom Verhalten der Gelehrten, dass wenn sie etwas wissen, dass wenn sie etwas vom Wissen kennen, Sie es praktizieren. Das sind gesunde Gelehrten. Wenn sie etwas kennen, wenn sie Wissen haben, dann praktizieren sie es. Und dann sagt er weiter, und wenn sie es erstmal in die Tat umgesetzt haben, beschäftigen sie sich selbst mit dem Praktizieren, statt mit den Leuten. Ja, das heißt, sie gucken erst auf sich selbst und nicht auf die Leute. Sie wollen diese Tat, was sie machen, mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, hundertprozentig richtig und nur für das Angesicht Allahs machen. Und er sagt weiter, durch ihre Beschäftigung, über diese Gelehrten. Durch ihre Beschäftigung wird ihre Anwesenheit unter den Leuten vermisst. Subhanallah. Und wenn sie vermisst wird, wird nach ihnen gesucht. Subhanallah. Und wenn nach ihnen gesucht wird, fliehen sie weg. Ja, wenn nach den Gelehrten gesucht wird, dann fliehen sie. Heimsuchungen, beziehungsweise Fitna und Probleme und also diese Fitna in ihrem Glauben, in ihrem Iman fürchtend, fliehen sie von diesen Leuten, die sie suchen. Subhanallah. Subhanallah. Das ist eine gewaltige Sache, liebe Geschwister. So sind die Gelehrten. Sie lernen etwas. Du fängst an, du bist ein kleiner Talib Ilm, du fängst an, du lernst. Und am Anfang, wenn du lernst, du denkst, ah, ich weiß etwas. Ja, es gibt auch Stufen von Talib Ilm, Stufen von Wissenden, Stufen von Khushu. Wir werden das inshallah auch in Zukunft machen. Er sagt, ich weiß was. Später, wenn er mehr gelernt hat, sagt er, ja, ich weiß was. Und dann kommt Khushu hinzu. Und später, wenn er noch viel mehr gelernt hat, sagt er, ich weiß gar nichts. Und er wird die Demut haben und er wird nach Hause gehen und praktizieren, von den Leuten abhauen. Genau das ist das. Er wird versuchen, dieses Wenige, was er hat, und er wird sehr viel gelernt haben, aber trotzdem für ihn wenig sein. Dieses Wenige, was er hat, zu praktizieren, zu versuchen, dass dieses aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala ist, und dann werden die Leute ihn vermissen, und wenn sie ihn vermissen, werden sie ihn suchen, und wenn sie zu ihm nach Hause kommen und suchen und sie ihn anflehen, dass er zu ihnen kommt, dass sie sie unterrichten und, wird er versuchen, davon wegzufliehen, von dieser Fitna, aus Angst, dass ihre Tat nicht mehr aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Subhanallah. Fudayl ibn Iyad, rahimullah, pflegte zu sagen, wenn du einen Gelehrten oder Diener siehst, der sich darüber freut, dass seine Rechtschaffenheit vor den Herrschern oder den Kindern dieser Welt erwähnt wird, dann wisse, dass er ein Augendiener ist. Subhanallah. Dann wisse, dass er ein Augendiener ist. Wenn du einen Gelehrten oder einen Diener siehst, der sich darüber freut, dass seine Rechtschaffenheit vor den Herrschern oder von Leuten, also er freut sich darüber, dass andere Leute ihn toll finden, der freut sich darüber, dass andere Leute ihn rechtschaffen und fromm finden, die sich sagen, guck mal, der ist fromm, und er freut sich darüber, dann sagt er sagt, dann wisse, dass er ein Augendiener ist. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Der Grund dafür ist, dass Aufrichtigkeit bedeutet, die Dinge zu begehren, die bei Allah sind. Ja, wir müssen die Dinge im Diesseits lassen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala, wir müssen das, was bei Allah ist, praktizieren, begehren, dass auf das wir unser Wissen praktizieren mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Subhanallah, und Ar-Riya vermeiden und versuchen davor abzuhauen, versuchen davor wegzugehen. Subhanallah. Die Salaf, die rechtschaffenen Vorfahren, sie pflegten diese Ar-Riya größer zu sehen als jede andere große Sünde. Warum? Weil Ar-Riya, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine kleine Form des Schirk ist. Subhanallah. Ar-Riya ist die kleine Form von Schirk. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte schon, ich fürchte vor euch nichts mehr als Ar-Riya. Augendienerei. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren von dieser Sache. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, überprüf dich selbst. Schau dein Wissen an, schau deine Taten an. Ja, sind sie für Allah subhanahu wa ta'ala? Ist das, was du sagst, ist das, was du tust, sind deine Gebete, sind dein Fasten und dein Leben und dein Sterben für Allah? Überleg dir diese Sachen, subhanallah. Denn dies, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Al-Ikhlas, war eine Eigenschaft von unseren Salaf as-Salih. Subhanallah. Und anknüpfend dazu war auch eine Eigenschaft von den Salaf, dass sie über jedes Wort nachdachten, bevor sie es sprachen. Ja? Also sie wollten etwas sagen, dann haben sie erstmal innegehalten und haben darüber nachgedacht. Ja? Und jeder Tat, bis Korrektheit hergestellt ist, nachgedacht. Ja? Die haben überlegt, diese Sache, was ich tue, ist das richtig? Ist das von der Sunna? Ist das so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat? Wenn ja, dann haben sie es getan. Wenn nein, dann haben sie es gelassen. Wenn sie gezweifelt haben, haben sie es gelassen. Sie haben nicht gesagt, ja, mein Vater hat so gemacht, meine Mutter hat so gemacht, meine ganze Moschee macht doch so. Nein, nein, nein. Diese einzelnen auserwählten Diener Allahs, bevor sie etwas sagten, dachten sie darüber nach. Bevor sie etwas ausführten, dachten sie darüber nach. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, das lasst. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist streng im Bestrafen. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so sollen diejenigen, die seinen Befehl, wem? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder eine schmerzhafte Strafe. Subhanal-Malik. Subhanal-Malik. Und wir kennen die Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, hütet euch vor Verneuerungen, vor neu eingeführten Angelegenheiten, denn jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist ein Irrweg. Und er, Prophet, und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, wer eine Tat macht, die nicht von unserer Angelegenheit ist, also das heißt, die nicht vom Islam ist, wird abgelehnt. Subhanallah. Subhanallah. Und die Salaf ermutigten ihre Leute, streng in dieser Sache zu sein. Ja, sie ermutigten ihre Familien, ihre Freunde, in dieser Sache streng aufzupassen. Immer nachzufragen, ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was er getan hat? Subhanallah. Schaut mal, Amir al-Mu'minin, erste Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab. Ja? Er hat viele Sachen versucht anzufangen, zu starten. Ja, und er hat, subhanallah, schon viel Khair gebracht in diese Ummah. Wallahi, so viel Khair, wie er gebracht hat, Allah muss ta'ala, ob jemand nach ihm diese Khair gebracht hat für diese Umma. Wenn zu ihm gesagt wurde, dass das, was er vorhat zu tun, der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder gesagt noch getan hatte, hat er diese Sache sofort zurückgezogen. Sagt, wenn der Gesandte Allahs das nicht gesagt hat oder getan hat oder nicht darüber gesprochen hat, dann kann das nicht gut sein. Subhanallah, so waren die Salaf. Subhanallah. Es wurde von einem Salaf gesagt, der Weg der Leute wurde aussortiert. Der Weg der Leute wurde aussortiert. Gestützt auf dem Buche und der Sonne. Die Art, und er sagt die Art, wie wurde sie aussortiert? Was bedeutet diese Sache? Was bedeutet, die wurden aussortiert? Der Weg der Leute. Was kann ich darunter verstehen? Wie wurde der Weg der Leute aussortiert? Er sagt, wie Gold von anderen Schmuck aussortiert wird. Ja, du hast viele Schmucksachen, aber wenn du Gold hast, dann sortierst du das aus. Und so wurde Koran und Sunna aussortiert, so wie Gold aussortiert wird. Ja? Und wallahi, das Nachfolgen, das Verfolgen von Koran und Sunna ist wertvoller als Gold. Subhanallah. Und diese Angelegenheit, liebe Geschwister, bevor man etwas, dass man darüber nachdenkt, bevor man etwas sagt, etwas darüber nachdenkt, bevor man etwas tut, Subhanallah, diese Angelegenheiten, diese Eigenschaften hätten die Salaf und haben die rechtschaffenen Leute von heute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen sein lassen, die darüber nachdenken, bevor sie etwas sagen. Und liebe Geschwister, ich füge etwas dazu. Man muss aufpassen, wallahi, man muss aufpassen in unserer heutigen Zeit. Wir sagen, ja, ich rede ja nicht. Aber du schreibst. In Facebook, in Forum, in WhatsApp, Das ist das Gleiche wie reden, lieber Bruder. Das ist das Gleiche wie reden, liebe Schwester. Du musst dich dafür fürchten. Du musst aufpassen, Subhanal-Malik, dass Allah dich nicht bestraft für ein Wort. Subhanallah, ein einziges Wort, was du sagst, kann dich in die Hölle bringen für immer und ewig. Oder ein einziges Wort kann dich retten von der Hölle. Deswegen achte darauf, willst du ein Wort sagen, das dich in die Hölle bringt, oder willst du ein Wort sagen, das dich von der Hölle rettet und ins Paradies bringt. Subhanallah. Subhanallah. Liebe Geschwister, eine weitere Eigenschaft des Salaf war, und es war eine gewaltige Eigenschaft, die heutzutage leider sehr verloren gegangen ist. At-Tawakkul ala Allah. Das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das Vertrauen in seine Angelegenheiten, alle seine Angelegenheiten, egal welche Angelegenheit das ist, dass man auf Allah vertraut, egal wie klein diese Angelegenheit ist. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über die Gläubigen, die zur Zeit von Pharaon waren, und über Musa, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Ja, ich vertraue meine Angelegenheit Allah an. Gewiss, Allah sieht die Diener wohl. Dann sagt Allah, so bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten, und die Leute Pharaons umschloss die böse Strafe. Subhanallah. Wenn du auf Allah vertraust, dann kannst du alles machen, liebe Geschwister. Du musst auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Subhanallah. Die Eigenschaft des Vertrauens ist so gewaltig, dass der Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter es zu einer Eigenschaft machten von jenen Leuten, die von jenen 70.000 Leuten, die ohne Abrechnung ins Paradies kommen. Subhanallah. Ja? Es gibt 70.000 Leute und nach einer anderen Überlieferung 70.000 mal 70.000. Sagt, diese 70.000 Leute, die werden auferstehen ohne Abrechnung. Sie werden nicht befragt. Was hast du getan? Wieso hast du getan? Sie kommen direkt ins Paradies. Subhanallah. Und eine gewaltige Eigenschaft von ihnen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat vier genannt, und wir werden das später durchnehmen, aber die gewaltigste Eigenschaft ist At-Tawakkul, das Vertrauen auf Allah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bezüglich der Gefährten des Gesandten Allahs, er sagt, diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie, ja, die Leute sagen, fürchtet die Menschen, doch da mehrte das nur ihren Glauben. Und sie sagten, uns ist Allah genüge, was für ein vortrefflicher Sachwalter. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. So folgte Allahs Wohlgefallen auf ihnen, und Allah ist voller großer Huld. Subhanallah. Subhanallah. So ist das, wenn die ganze Menschheit sich gegen dich versammelt, gegen deine Religion versammelt, dann sagst du, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sag, mir genügt Allah. Ja, und er ist mein Schutzer, mein Sachwalter. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَزِبْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer Allah fürchtet, ja, dem macht er einen Ausgang. Und hier ist auch mit Vertrauen gemeint, natürlich, sagen die Gelehrten. Mit Vertrauen gemeint. Dass du Allah, du kannst nicht auf Allah, du kannst nicht Allah fürchten, ohne auf ihn zu vertrauen. Das heißt, wenn du auf Allah vertraust und ihn fürchtest, dann wird dir Allah einen Ausweg schaffen von da, wo du es nicht erwartet hast. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah. Diese Eigenschaft ist gewaltig. Und es wurde von einem von den Salaf erzählt, nichts ist für die Kinder der Gelehrten und der Rechtschaffenen nützlicher, als für sie im Verborgenen zu beten und zeitgleich seine Angelegenheiten Allah anzuvertrauen. Subhanallah. Subhanallah. Und liebe Zuhörer, Subhanallah, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte, ihr werdet es nicht glauben, sie ist bei Bukhari berichtet. Ja, und in Fath al-Bari nochmal erklärt. Und die kommt auch in Ahmed vor. Viele denken, das ist vielleicht ein Quatsch. Aber es ist Tawakkul, es ist Vertrauen auf Allah. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, ja, er sagt uns: Ein jüdischer Mann bat einen anderen Juden, ihm 1000 Dinar zu leihen. 1000 Dinar. Der zweite Mann verlangte nach Zeugen. Der erste antwortete: Allah genügt mir als Zeuge. Der zweite sprach: Ich will einen Garant, einen Wakil, eine Sicherheit. Ja? Der erste antwortete: Allah genügt mir als Garant, als Sicherheit. Der zweite sprach: Du hast recht. Und lieh ihm das Geld, diese 1000 Dinar, auf eine bestimmte Zeit. Ja, er sagt: Okay, hier 1000 Dinar, gibst du mir in 2-3 Monaten wieder zurück. Haben die ausgemacht, ja? Und das ist ganz wichtig, wenn man etwas ausmacht, dann muss man es zu seiner Zeit zurückgeben, liebe Geschwister. Und wenn man es nicht kann, dann muss man einen neuen Vertrag machen. Und diese ganzen Sachen müssen vertraglich, schriftlich aufgesetzt werden. Ja, das ist nicht einfach so im Islam, denkt man, ja, ich gebe einfach meinem Bruder, gebe ich ihm ein paar hundert Euro einfach so. Nein, nein, musst du schriftlich aufsetzen. Auf jeden Fall, der erste Mann, also der Schuldner, führt über das Meer, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um seine Pflichten zu erfüllen. Jedoch war es ihm unmöglich, ein Schiff zu finden, um die Schuld rechtzeitig zurückzubringen. Also das, was er sich geliehen hat, er hat kein Schiff gefunden, das er rechtzeitig zurücknahm. Was hat er gemacht? Subhanallah. Er sagt, also nahm er ein Stück Holz, bohrte ein Loch hinein, steckte 1000 Dinar mit einem Brief an den Darlehensgeber hinein, versiegelte das Loch. Dann brachte er dieses Stück zum Meer und sagte, oh Allah, du weißt genau, dass ich 1000 Dinar als Darlehen von so und so nahm. Er forderte einen Zeugen von mir, aber ich sagte ihm, dass Allah als Zeuge ausreichend ist. Und er akzeptierte dich als Zeugen. Dann forderte er einen Garant und ich sagte ihm, dass Allah mir als Garant genügt. Und er akzeptierte dich als Garant. Subhanallah. Zweifelslos bemühte ich mich um ein Boot zu finden, um das Geld rechtzeitig zurückzugeben. Aber ich fand keins. Somit übergebe ich dir das Geld an dich, ja Allah. Und während er das sagte, warf er das Stück Holz ins Meer hinaus. Und dann ging er zurück und suchte nach weiteren Booten. Subhanallah. Dann, nachdem er ein Boot gefunden hat, einige Zeit später, kam dieser Schuldner zu dem Mann, wo er sein Geld ausgeliehen hat. Ja. Und Subhanallah. Das kommt später. Der Prophet sagt, eines Tages kam der Darlehensgeber, also derjenige, dem das Geld geliehen hat, aus dem Haus, um zu schauen, ob ein Schiff angekommen ist, welches das Geld mitbringt, wo der Mann drin ist und Geld mitbringt. Doch er fand nichts, außer ein Stück Holz, das er mit nach Hause nahm, um damit Feuer zu machen. Ja, er hat sich ein schönes Stück Holz gefunden in der Nähe vom Wasser, hat das mitgenommen, hat sich gedacht, ja, das mache ich schön Feuer, dann wird es schön warm, mashallah. Als er dann zersägte, fand er darin diese 1000 Dinar und den Brief. Und einige Zeit später kam der Mann, der dieses Geld auslieh, und ging zum Mann und sagte, bei Allah, ich hatte fortwährend gesucht, um ein Boot zu bekommen, so dass ich dir mein Geld bringen kann rechtzeitig, aber ich fand keins, außer mit dem Boot, das ich jetzt anreiste. Der Darlehensgeber fragte ihn, hast du mir etwas geschickt? Der Schuldner antwortete, ich habe dir gesagt, ich konnte kein anderes Boot finden als das, was ich mit ihm angereist bin. Ja? Der Darlehensgeber sagte, Allah hat mir in deinem Namen Geld zukommen lassen, welches du in ein Stück Holz gesteckt hast, so zieh von dannen mit deinen anderen 1000 Dinar. Subhanallah. Subhanallah. Wenn das nicht Vertrauen auf Allah ist, dann weiß ich auch nicht. Subhanallah, liebe Geschwister. Das ist Vertrauen auf Allah. Das ist, wenn du Allah als Zeuge nimmst, wenn du Allah als Wakil nimmst, Subhanallah, als Shahid und als Wakil, und auf ihn vertraust, hundertprozentig, er wird dich niemals im Stich lassen, liebe Geschwister. Niemals wird er dich enttäuschen. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist so, wie du zu ihm bist. Und schaut mal, wer von uns würde diese Sache machen? Er steckt 1000 Dinar als Flaschenpost sozusagen rein, vertrauft das Allah an und Allah bringt es dahin, wo es hingehört. Und trotzdem geht er danach nochmal los und geht zu dem Mann nochmal mit 1000. Er sagt, 1000 hat er einfach weggeschmissen, kann man sagen, und bringt 1000 nochmal. Subhanallah. Wir würden die 1000 behalten und sagen, ja, wir müssen doch sicher machen, Kamel anbinden und so weiter. Ja, natürlich, du musst dein Kamel anbieten und die Sache. Aber hier geht es um At-Tawakkul. Dass du auf Allah vertraust, liebe Geschwister. Und ich sage nicht, dass jemand, der Schulden hat, ein Flaschenpost machen muss oder sonst irgendwas. Nein, Alhamdulillah, heutzutage haben wir Überweisung, PayPal, was weiß ich was, Western, alles geht einfach. Subhanallah, aber das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und was gibt es Gewaltiges? Und Fragen, inshallah, gibt's, machen wir später. Eine weitere Eigenschaft von Salaf al-Salih war eine Konstante in ihrem Leben zu haben. Schrägstrich keine zwei Gesichter. Eine Konstante, Schrägstrich keine zwei Gesichter. Was bedeutet das? Das heißt, die Salaf, die Sahaba, die Tabi'in, die haben immer versucht, so wie sie zu Hause sind, auf der Straße zu sein und so wie sie auf der Straße sind, zu Hause zu sein. Sie haben nicht, sobald sie nach Hause kamen, ihr Gesicht geändert, ihr Charakter geändert. Ja, draußen, mashallah, der schönste und feinste Herr, und drinnen schlägt er seine Frau links und rechts. Subhanallah, nein, nein, nein. Genauso die Frau draußen, schön und lieb und nett und zu Hause. Nein, nein, nein. Die Sahabe haben ihn bemüht, konstant zu sein. Und Umar ibn Abdulaziz, Rahimullah, sagte, O Umar, hüte dich davor, ein Verbündeter Allahs in der Öffentlichkeit zu sein, während du im Geheimen sein Feind bist. Wenn die Art einer Person im Öffentlichen und im Geheimen nicht gleich sind, dann ist sie ein Heuchler, und die Heuchler sind in der untersten Stufe der Hölle, sagt Umar ibn Abdulaziz. Subhanallah. Subhanallah. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und er sagt, diese Sache beruht auf Hadithen, beruht auf den Koran, Subhanal Malik. Und es wurde gesagt, hütet euch vor der heuchlerischen Demut. Hütet euch vor der heuchlerischen Demut. Darauf wurde gefragt, was ist eine heuchlerische Demut? Er sagte, wenn dein Körper erscheint, als wäre er demütigt, während sich dein Herz nicht fürchtet. Und sowas ähnliches hat auch Umar ibn Khattab gesagt, als er einen Mann sah, betend und weinend. Und er sagte, wenn dieser Mann aufrichtig wäre, wenn dieser Mann ehrlich wäre, kein Heuchler wäre, so hätte er zu Hause geweint und nicht hier vor den Leuten. Subhanallah. Aber hier, liebe Geschwister, geht es darum, eine Konstanz zu haben. Dass du nicht sagst, ja, zu Hause bin ich anders und draußen bin ich anders. Nein, du musst konstant bleiben. Du musst sozusagen knallhart bleiben. Du musst den gleichen Charakter haben, nicht wechseln links und rechts. Ja? Subhanallah. Deswegen sollten wir uns selbst überprüfen. Welche Eigenschaften habe ich? Bin ich zu Hause so, wie ich draußen bin? Bin ich draußen so, wie ich zu Hause bin? Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte einige Eigenschaften der Heuchler. Er sagte zu ihnen, er sagte über sie, wahrlich, die Heuchler möchten Allah betrügen. Doch er ist es, der sie austrickst. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, so fällt es ihnen schwer. Ja, die Heuchler, wenn sie sich zum Gebet hinstellen, fällt es ihnen schwer. Wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen. Und sie gedenken Allah nur wenig. Subhanallah. Und in Surah Taube sagt Allah, und die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander ab. Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Gute. Die Heuchler, sie gebieten das Schlechte und sie verbieten das Gute. und halten ihre Hände geschlossen. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie vergessen. Gewiss, die Heuchler sind die wahren Frevler. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verkünde den Heuchlern, dass es für sie eine schmerzhafte Strafe geben wird, die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Begehren sie etwa, Macht bei ihnen zu finden, gewiss, alle Macht gehört Allah. Subhanallah. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah herabgesandt hat, und zum Gesandten Allahs, siehst du die Heuchler, sie sich abwenden, sich davonrennen. Subhanallah. Und Allahs Gesandter, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer immer die folgenden vier Eigenschaften besitzt, ist ein reiner Heuchler, ein purer Heuchler. Und wer nur eine oder einen Teil von diesen Eigenschaften besitzt, so hat er so lange heuchlerische Eigenschaften, bis er sie aufgibt. Welche sind das, ja Rasulullah? Er sagt erstens, wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu. Und wenn er spricht, dann lügt er. Und wenn er eine Abmachung hat, einen Vertrag hat, ein Versprechen gibt, so erfüllt er es nicht. Und bei diesen drei könnte man denken, ja, ich halte das, ich schaffe das, obwohl das Lügen immer so eine Angelegenheit ist. Und er sagt, die vierte Eigenschaft, und wenn er mit jemandem streitet, wird er frech. Oder benimmt er sich unverschämt. Subhanallah. Subhanallah. Man kann streiten, aber nicht übertreiben. Und nicht jemanden nicht beleidigen werden. Subhanallah. Und diese Eigenschaften sind Eigenschaften der Heuchler. Wir müssen uns überprüfen, ob wir diese Eigenschaften haben. Und wenn wir sie nicht draußen haben, vielleicht haben wir sie zu Hause. Und genau darum geht's. Dass wir schauen, dass wir zu Hause genauso aufrichtig sind, wie wir draußen sind. Ja? Und natürlich, hier bedeutet nicht, dass wenn du eine Sünde hast, die du zu Hause versteckst zum Beispiel, nicht, dass du sagst, okay, dann mache ich jetzt meine Sünde draußen, dann bin ich gleich wie draußen. Nein, nein, nein. Darum geht es nicht. Deine Sünden sollst du ja verstecken. Es geht darum, dass deine Eigenschaft, dass du nicht zu Hause die Muslime hast und draußen so tust, als ob du sie liebst. Subhanallah. Inshallah verstehen wir das richtig. Taib, eine weitere Eigenschaft des Salaf, und eine wichtige Eigenschaft, und die ist heute leider verloren gegangen, ist geduldig zu sein gegenüber Tyrannei und Unterdrückung. Geduldig zu sein, allgemein Geduld natürlich, aber speziell geduldig zu sein gegenüber Tyrannei und Unterdrückung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so machen wir die einen Ungerechten zu Beschützern der anderen für das, was sie erworben haben. Also sozusagen Allah macht diesen Tyrann, diesen Zalim, diesen Ungerechten zum Herrscher über euch, weil ihr selber ungerecht wart. Und Allah sagt, und wenn wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, zu freveln, zu sündigen, dann sündigen sie in ihr, so bewahrheitet sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Subhanallah. Und Umar ibn Abdulaziz pflegte zu sagen, Al-Hajjaj al-Thaqafi, Hajjaj al-Thaqafi, der viele Muslime getötet hat. Er war ein Herrscher. Vor Umar ibn Abdulaziz. War ein Herrscher und er hat viele Muslime getötet. Alle, jeder, der nicht in Kram gepasst hatte, getötet. Er sagte, Hajjaj al-Thaqafi war eine Heimsuchung, eine Fitne von Allah in Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Sünden der Leute. Subhanallah. Das heißt, sie haben diesen ungerechten Herrscher nur bekommen, weil sie so viel gesündigt haben. Subhanallah. Eine andere Person schrieb zu Muhammad ibn Yusuf, Rahimallah, in welchem sie sich über Unterdrückung und über den Führer beschwerten. Ne? Die haben einen Brief geschrieben, sie haben gesagt, ja, Ibn Yusuf hier, was die Unterdrückung, Führer, schlecht und so weiter. Und er hat ihnen geantwortet, wir haben deinen Brief erhalten. Aber liebe Bruder, es ist nicht außerhalb unseres Wissens, dass der Sünder kein Recht hat, über seine Strafe zu beklagen. Der Sünder hat über seine Strafe kein Recht zu beklagen. Wenn du sündigst und bekommst eine Strafe von Allah, du hast kein Recht, dich darüber zu beklagen. Er sagt weiter, alles, was ich sehe, ist, dass ihr in der Misere der Sünden seid. Also alles, was ich sehe, alles, was ich erkenne, ist, dass ihr schuld seid, weil ihr sündigt sozusagen. Subhanallah. Subhanallah. Und so ist das. Und das ist der Grund, warum die Muslime heute leiden. Überall. Das ist der Grund, warum sie vernichtet werden. Subhanallah. Warum sie getötet werden. Weil sie Allah verlassen haben. Sie haben die Religion verlassen. Und sie schwimmen in Sünden. Und dann wundern sie sich. Sie wundern sich. Sie haben Zina in der Öffentlichkeit. Sie haben Alkohol in der Öffentlichkeit. Sie rauchen in der Öffentlichkeit. Sie haben schlechte Worte in der Öffentlichkeit. Schlechtes Gerede in der Öffentlichkeit. Die guten Leute, frommen Leute werden schlecht gemacht in der Öffentlichkeit. Und dann wundern sie sich, dass sie einen schlechten Herrscher bekommen. Einen ungerechten Herrscher bekommen. Der sie bestraft. Der sie erniedrigt. Der sie fertig macht. Der sie tötet. Oder sie wundern sich darüber, dass ein Nachbarland sie tötet, sie zerstört. Oder sie wundern sich darüber, dass ihnen ihr Land genommen wird. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Erniedrigung wird so lange weitergehen, oder sie wird nicht aufhören, bis sie zu Allahs Religion zurückkehren. Subhanallah. Und so ist das. Bis du anfängst zu beten, zu fasten, Gute zu gebeten, das Schlechte zu verbieten und so weiter. Ha? Bis du zurückkehrst zu Allah, bis du Taube machst, bis du ein aufrichtiger Muslim bist, bis du deine Religion praktizierst. Und wenn du deine Religion praktizierst, dann wirst du auch geprüft. Nicht du betest und dann ist alles gut. Nein, du betest, du fängst an zu praktizieren, dann prüft dich Allah. Meinst du es ernst? Meinst du es ernst, was du sagst? Oder ist das nur eine Phase? Du willst wieder nur etwas. Ha? Deswegen, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun. Sonst berührt euch das Höllenfeuer. Und ihr habt keinen Schutzherrn außer Allah. Dann wird euch keine Hilfe zugeteilt werden. Also wenn ihr Schutzherrn sucht, wenn ihr Hilfe sucht bei anderen außer bei Allah, ihr werdet verlieren. Und Abdullah ibn Mas'ud pflegte zu sagen, wer einem Unterdrücker hilft, oder ihm ein Argument sagt, womit er das Recht eines gewöhnlichen Muslims aufhebt, ja, er sagt etwas, wo er einem Muslim schadet oder ein Recht von einem normalen Muslim aufhebt oder aufheben kann, hat den Zorn Allahs auf sich gezogen. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Taib. Ich glaube, wir machen noch eine Eigenschaft. Ein, zwei Eigenschaften. Flamme jetzt. 4, 5. Alhamdulillah, machen wir noch 1, 2. Dann können wir Fragen machen. Eine weitere Eigenschaft der Salaf al-Salih war natürlich, und das fehlt uns heute. Es fehlt uns sehr. Und ihr seht, wir haben viele Ähnlichkeiten zu unserer Reihe von Heilung des schwachen Iman. Das war, die Rechtschaffenen zu begleiten, mit den Rechtschaffenen zu sein, von den Rechtschaffenen zu sitzen, von den Rechtschaffenen zu lernen, mit ihnen zu sitzen, mit ihnen zu sein, von ihren Eigenschaften zu profitieren. Subhanallah. So verrichteten sie keine Tat, noch begleiteten sie jemanden, ohne zu wissen, ob darin Allahs Wohlgefallen lag oder nicht. Und niemals, liebe Geschwister, hassten sie oder liebten sie jemanden aus weltlichen Gründen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer diese drei Dinge besitzt, wird die Süße des Glaubens schmecken. Dann zählt er sie auf und sagt, erstens, dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Allah und sein Gesandter müssen bei dir an erster Stelle sein. Nur dann ist dein Iman richtig. Er sagt zweitens, dass er eine Person einzig für das Angesicht Allahs liebt. Dass er eine Person nur für Allah liebt. Bedeutet das, dass du zum Beispiel deine Frau nicht anders lieben darfst? Doch, natürlich, ist eine normale Liebe. Wie reden wir mit deinem Bruder oder deiner Schwester oder einem Gelehrten? Ha? Du liebst ihn nicht wegen seinem Aussehen, wegen seinem Reichtum, wegen seiner Macht, wegen seinem Wissen. Nein, du liebst ihn wegen Allah. Du liebst ihn für Allah. Und was ist die dritte Eigenschaft? Er sagt, dass er es hasst, zum Unglauben zurückzukehren, wie er es hasst, ins Höllenfeuer geworfen zu werden. Subhanallah. Und der Hadith ist in Bukhari. Der Hadith ist in Bukhari. Ha? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer für Allah liebt und für Allah hasst und für ihn zurückhält, oder wer für Allah liebt und für Allah hasst, für ihn gibt und für ihn zurückhält, hat seinen Glauben vervollständigt. Ja, der Hadith ist in Abu Dawud. Und von einigen Gelehrten wurde er zwar kritisiert, aber im Endeffekt wurde der Hadith als Sahih bezeichnet. Subhanallah. Wer für Allah liebt, wer für Allah hasst, wer für Allah gibt und für ihn zurückhält, der hat seinen Glauben vervollständigt. Ja? Und einer von ihnen sagte, die rechtschaffenen Menschen zu begleiten, gibt dem Herz Rechtschaffenheit. So, warum haben wir das vorhin erwähnt, diese Sachen mit Glauben vervollständigen? Wie kannst du es schaffen, deinen Glauben zu vervollständigen? Wie schaffst du das, dass Allah und sein Gesandte über dir steht? Dass du eine Person nur für Allah liebst, dass du es hast, in den Unglauben zurückzukehren? Das funktioniert nur, wenn du jemanden hast, der rechtschaffen ist, der dich zieht, der sein Iman stark ist. Dann versuch, häng dich an diese Person und du wirst stark und du wirst die Süße des Glaubens schmecken und er wird dich lehren und ihr wirst ihm vielleicht ein Nutzen sein. Und Ahmed ibn Harb, rahimullah, sagte, es gibt nichts Nützlicheres für das Herz eines Muslims, als sich unter den Rechtschaffenen zu begeben und ihre Taten zu sehen, während es nichts Schändlicheres für das Herzen gibt, als sich unter den Sündern zu begeben oder unter den Sündern sich aufzuhalten und ihre Taten zu sehen. Subhanallah. Das fehlt. Wir sind unter Sündern, wir sind unter Kuffar, wir sind unter Heuchlern, wir sind unter so vielen schlechten Leuten, aber wir sind so wenig unter guten Leuten. Wallahi, liebe Geschwister, wenn auch nur eine gute Person zu euch kommt oder zu euch in die Nähe kommt, haltet an der Person fest, zieht zu ihm hin, nimmt das Gebäude neben ihm, subhanallah, begleitet ihn, lasst ihn nicht in Ruhe, lernt von ihm. Wenn ihr seht, dieser Mann oder diese Schwester, es sind gute Leute, profitiert voneinander, subhanallah, profitiert voneinander, profitiert von ihnen. Denn so, diese Sache ist eine gewaltige Sache, ist eine gewaltige Gunst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir jemanden gibt, der rechtschaffen ist und der in deiner Nähe ist, subhanallah. Tayyib, ich glaube, wir machen für heute Schluss, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك möge Allah uns gute Eigenschaften geben und unsere schlechten Eigenschaften uns reinigen, unsere Sünden vergeben und uns ins Firdaus al-A'la hineinkommen lassen. Möge Allah unseren Charakter reinigen. Möge Allah unseren Iman stärken. Möge Allah unseren Geschwistern überall auf der Welt helfen. أقول قول هذا استغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته